Herzlich willkommen zur Rios Wochensicht, die erste Wochensicht des Jahres 2010. Puh, und jetzt in ganz neuem Gewand oder ja auch nicht, denn es läuft alles etwas drunter und drüber. Die Umstellung hat nicht so perfekt geklappt, wie man sich das vielleicht vorstellen würde. Und naja, was soll ich sagen, jetzt gibt's halt so eine halbe neue Rios-Wochensicht, ja. Aber ich kann ja mal sagen, was in den nächsten Wochen alles geplant ist und wie sich das dann alles hoffentlich auch entwickeln wird. Zunächst mal gibt's heute keine Interviewpartner. Aus einem ganz einfachen Grund, es war alles viel zu kurzfristig. Ich weiß gar nicht, was da überhaupt los war. Ich hatte ein Jahr Zeit gehabt, mich darauf vorzubereiten aufs nächste Jahr. Was passiert? Alles in einer Woche oder zwei. Ja, super. Na gut, auf jeden Fall gibt's heute noch keine. Allerdings das Setup steht, ja. Das funktioniert glücklicherweise hier. Was mich dann doch sogar schon wieder etwas überrascht hat, dass es doch funktioniert. Ich kann bei Linux bleiben. Allerdings muss ich hier einiges tun. Das Problem war, dass ich ja jetzt auch bei Ustream das Ganze auch live mache. Und deswegen gibt es auch hier keine Schnitte mehr. Das heißt, ihr hört immer häufiger und längere Pausen. Und ich hoffe, das ist nicht allzu, ja, blöd jetzt, wenn man sich das dann im Nachhinein nochmal anhört. Auf jeden Fall, das Skype-Setup würde wahrscheinlich sogar funktionieren, wenn ich Skype installiert hätte. Oh Mann! Das ist doch nicht normal. Naja, egal. Auf jeden Fall, man kann jetzt hier im Prinzip alles, was ich hier auf dem Rechner habe, ja, rübergehen auf den anderen Linux-Rechner. Von dort aus wird dann aufgezeichnet, aber nicht gestreamt. Gestreamt wird hier mit diesem schnuckligen Android G1-Handy, mit dem Android-Handy, denn mit Linux und Ustream ist es so eine Sache, schlicht, es funktioniert nicht. Ich wollte es ja gar nicht glauben, ich habe überall nachgeguckt, im Internet geforscht und so weiter, und tatsächlich, es funktioniert nicht, ja, es geht nicht. Und deswegen habe ich es jetzt momentan hier über das Handy laufen, aber naja, was soll's. Schauen wir mal, wie das dann noch weitergeht. Auf jeden Fall, was auch noch gemacht werden wird, und das jetzt auch schon hier ab dieser gemacht werden wird. Oh Gott, nein! Wenn ich jetzt hier das Ganze fertig gemacht habe, hier, also aufgezeichnet habe, dann werde ich das Ganze nicht nur als MP3 auf Mivio hochladen, sondern auch als OGG, jawohl! OGG-File auf posterous.com, und da gibt es dann auch die Begleittexte übrigens zu diesem Podcast, also nicht mehr bei Mivio. Bei Mivio gibt es im Prinzip nur noch einen Link zum Podcast Stream auf Posterous. Das ist natürlich kein richtiger Podcast Stream, sondern da sind nur die Begleittexte, und dort liegen die oder dort sind die OGG-Files auch verlinkt. Ja, und also das Ganze wird dann eben mit Skype funktionieren, mit Interviewpartner, MP3, OGG und OGG wird es ab heute sogar schon geben. Und die Hauptanlaufstelle ist wiredearth.posterous.com, und dort wird es dann eben auch das Live-Recording geben. Also die Aufzeichnung vom Live-Recording. Wie gesagt, bei Ustream gibt es eben dann noch die Probleme. Eigentlich war es so geplant, dass auch die Ustream-Videos dann gespeichert werden, archiviert werden und dort abrufbar sind auf Ustream wiederum. Das scheint jetzt zumindest bei dieser einen Folge hier jetzt noch nicht zu klappen, und deswegen muss da noch ein bisschen was getan werden. Aber es wird dran gearbeitet, ja. Der Chat läuft jetzt über Ustream, und das heißt auch über IRC, und sobald ich die IRC-Adresse weiß, wird es auch weitergehen. Ihr seht, es ist alles wunderbar, total perfekt durchgeplant, total perfekt vorbereitet, alles kein Problem, es läuft alles. Naja, oh, was soll's. Auf jeden Fall, mal abgesehen von dieser bahnbrechenden Neuerung in diesem Jahrzehnt, dass es eben eine neue Rios-Wochensicht gibt, gibt es auch noch ein paar interessante Momente, die man vielleicht nicht vergessen sollte, von den letzten 10 Jahren. Denn dieses Jahr ist ja nicht nur ein neues Jahr, sondern ein neues Jahrzehnt. Ja, ich weiß. Eigentlich beginnt das neue Jahrzehnt ja erst 2011. Ja, das hatten wir ja schon mal bei dem Millenniumswechsel. Da ist eigentlich nicht 2000, sondern 2001 war das neue Millennium. Ja, da hat das neue Millennium begonnen. Aber auf solche, Korinthenkackerei will ich jetzt gar nicht verzichten. Jetzt ist das neue Jahrzehnt fertig, bla. Und da kann man auf jeden Fall mal auf die letzten 10 Jahre zurückgucken, ob das jetzt mit 99 oder ohne 99 ist, das ist ja vollkommen wurscht. Und sicherlich ein Highlight, finde ich, war, naja, relativ zum Schluss, nämlich letztes Jahr tatsächlich, als hier der bekannte Radiomoderator und Podcaster Leo Laporte, jawohl, der hat tatsächlich in der Sendung Gilmore Gang ja Folgendes abgelassen. Okay. I have a pre. Are you happy with it? Love it. It's quite impressive. Well, you know, I thought that maybe... Hold on. Did you pay for the pre? Like, let's get the disclosures out of the way right away. This is a one-week review unit. I couldn't get one, and unfortunately, I don't think I'll be able to get... I was going to go out and get one this afternoon. Okay, so you got a free pre. You're one of the very few people that got a free review. Not at all. I think there are quite a few reviewers here. Yeah, Scoble has one, too. Mike, that's BS, and I'm really pissed off that you would imply that in some way that this free, quote, free pre that I send back in 7 days would in any way predispose me. Screw you. What are you going to do about it? Mike, you are such a troll. Screw you. I'm not kidding. Screw you, asshole. Screw you. I don't think he's being serious. I'm being very serious, Mike. That's bullshit. How is it bullshit? I'm infuriating. I'm infuriated that you would imply that because I have a review unit that would somehow influence me. Screw you. I'm throwing you all off. Fuck you guys. I'm not kidding. I'm done. We're going into reruns. What a jerk. I've had it with Mike Arrington. He is the most trollish person I've ever worked with. Steve, you can do this show somewhere else. But I'm not doing it with Mike Arrington. Ja, das war ja richtig herzerweichend. Jetzt hat endlich mal Mike Arrington jemand die Meinung gesagt, ach Mann, ich kann mich da nur anschließen, ja. Also wirklich, naja, okay, gut. Was auch noch dieses Jahr passiert ist, jetzt gerade vor ein paar Wochen, ja, da hat ja die Maßgeben, die wirkliche Firma, offenbar hinter dem Crunchpad, hat ja Mike Arrington auch mal wieder so richtig in den Hintern getreten und bringt jetzt alleine den Juju raus, offenbar, oder sie behaupten jedenfalls, dass Mike Arrington dann nicht in der Lage war, das Produkt so voranzubringen, wie sie sich das vorgestellt haben. Jetzt bringen sie das eben selbst raus, das Juju. Und, oh Mann, das ist doch richtig schön. Aber naja, okay. Es gab dann auch noch wichtigere Sachen. Was ja auch passiert ist, dass der Large Hadron Collider, ja, hat zumindest mal den Probebetrieb aufgenommen. Auch das ist passiert. Und das ist sicherlich eine Sache. Das könnte man als größte technische Leistung des Jahrzehnts auf jeden Fall bezeichnen. Ja. Da bin ich mal ganz sicher. Ja, was gab's sonst noch? Man muss sich mal vorstellen, mit Twitter. Wir alle reden von Twitter, zumindest wenn man mal im englischsprachigen Bereich unterwegs ist. In Deutschland dauert es alles ein bisschen länger. Aber es kommt jetzt auch hier in Deutschland schon ziemlich heftig an, Twitter. Und man denkt eigentlich, wenn man sich das gefühlt anschaut, dann müsste Twitter doch schon ewig existiert haben, ja. Also mehr als 10 Jahre, oder? Nee, bei weitem nicht. Auch hier kann einem die Zeit dann doch ein Schnippchen schlagen, ja? Zumindest mal die gefühlte Zeit. Ach, das ist ja so schnell vorbeigegangen. Ich meine, dieses letzte Jahrzehnt, zumindest mir kommt das so vor, das ist schon fast erschreckend, wie schnell diese 10 Jahre herumgegangen sind und ich glaube, ich muss mal anfangen, irgendwas Vernünftiges zu tun. Die Zeit geht irgendwie so schnell weg. Ja. Aber Twitter ist tatsächlich erst, ich habe jetzt gerade mal hier auf Wikipedia geguckt, ist tatsächlich erst 2006 gegründet worden. 2006. Und irgendwie, das kann man kaum glauben, ja. Das kommt einem viel, viel länger vor. Das heißt, erstmal knapp 4 Jahre. Ja. Also, es ist schon ziemlich krass, würde ich mal sagen, ja. Supi, aber. Es sind ja eigentlich nur knapp 3 Jahre, ne? Muss man, ist ja dieses Problem, ja. Also 2006, ja, dann ist es das ganze Jahr, wenn es zum Beispiel jetzt Februar 2006 gegründet ist, dann wäre es erst Februar 2010, ja, wäre es dann eben tatsächlich 4 Jahre. Ja. Okay, aber so soll es sein und Twitter ist auf jeden Fall eines der Unternehmen, der IT-Unternehmen, die auf jeden Fall ja, mit auf die Liste von den 10 wichtigsten Innovationen oder ja, Erfindungen, will ich nicht sagen, aber auf jeden Fall technischen Veränderungen kommen, die es in dem letzten Jahrzehnt gegeben hat, ist ja Wahnsinn. Auch erwähnen muss man natürlich Facebook, aber ich würde es mal sagen, nicht weil die der Social-Dienst sind mit den meisten Benutzern, sondern weil die sich die meisten Pannen erlaubt haben, was Datenschutz betrifft, was Kommunikation mit den Usern betrifft, ja, und auch jetzt gerade wieder vor einigen Wochen war ja dieser Skandal, möchte ich mal sagen, wo dann eben die Privacy Policy geändert wurde von Facebook. Und dann auf einmal alle User, die da zugestimmt haben, ansonsten konnten die natürlich Facebook nicht mehr nutzen, aber wenn sie zugestimmt haben, das haben die meisten eben so getan, dann waren auf einmal alle Daten öffentlich verfügbar, wenn man vorher nicht explizit die Daten verändert hat. Also wenn vorher war der Standard ja relativ abgesichert, das heißt kein öffentliches Profil und so weiter, ja. Und wer da also nichts verändert hat und hat gedacht, okay, so, das ist auch in Ordnung so, da muss ich nichts groß dran verändern und hat es so gelassen, der erlebte dann ein böses Erwachen, als er eben dazu gestimmt hat und auf einmal alle seine Daten öffentlich im Internet verfügbar waren. Wow, das, also ich muss sagen, wenn es hier eine rote Laterne gäbe für Datenschutz in Social Networks, dann hätte die auf jeden Fall die Laterne des Jahrzehnts an Facebook gehen müssen. Ja. Auf jeden Fall. Ja, und bei Google ist ja auch so, man hat Google ja das ganze Jahrzehnt über eins nachgesagt. Ja. Ah, Google wird böse und Google wird wird Datenmissbrauch begehen und Google wird dies und Google wird das machen. Nein, nichts von alledem ist passiert. Google ist immer noch, auch wenn alle drauf warten, bis sie in Anführungszeichen evil werden, ja, sind immer noch auf der hellen Seite der Macht, ja. Einige sehen das zwar ganz, ganz anders da, aber ich muss sagen, es gibt nichts, was gegen Google hier spricht. Eric Schmidt hat zwar ein Zitat losgelassen, von wegen, wenn man Bedenken hat, dass etwas nicht veröffentlicht werden soll, dann sollte man überlegen, ob man das vielleicht erst gar nicht tun sollte. Ja, gut. Ich glaube, das ist so ziemlich das missverstandenste Zitat des Jahrzehnts, ja, denn sind wir mal ehrlich, das war nicht damit gemeint, das, was hier immer wieder gemeint wird, ja, was da vielleicht damit ausgesagt werden sollte, nämlich, dass man einfach gar nichts mehr tun sollte, was man nicht veröffentlichen kann. Ja. Das ist schlicht und ergreifend falsch. Ich interpretiere das ganz, ganz anders. Und zwar, jetzt muss ich mal hier diesen, ja, wo ist denn dieser Artikel jetzt hin? Ei, ei, ei, ei. Guck, ob ich das noch so hinkriege. Also er hat das auf jeden Fall in einem Kontext gesagt. Ja, in einem Kontext. Und den hat man eigentlich komplett ausgeblendet. Und das war eben das, was mich doch wirklich überrascht hat. Ja, dass eben das komplett außer Acht gelassen wird. Was haben wir denn hier? Na gut, ich muss so mal. Also auf jeden Fall, der Kontext war, dass er eben das so alleine isoliert gesagt hat, was man nicht öffentlich tun soll, das sollte man dann überhaupt nicht tun oder sollte sich fragen, das sein zu lassen. Und natürlich sind da Sachen wie zum Beispiel, ja gut, wenn man duschen gehen will, das sollte man eigentlich nicht sein lassen. Und das ist ja auch gut und das ist nicht verboten, aber ob man das jetzt unbedingt teilen will mit der Öffentlichkeit, wenn man duschen geht und da vielleicht noch Fotos oder Videos reinmacht, ja, das lasse ich mal dahingestellt sein. Ja gut, vielleicht würde ich das für ein paar Mädels ganz gerne sehen, aber so generell eigentlich nicht. Und ich denke, er hat das aber auch so gemeint, wenn man das aus dem Abschnitt, den ich jetzt leider nicht vorliegen habe, ich würde jetzt gern das nochmal zitieren. Ich habe es in meinem Google Reader Feed gesehen. Aber ich find's leider nicht mehr. Nee, tut mir leid. Ich find's nicht mehr, sehr, sehr schade. Moment, ich kann hier nochmal gucken hier. Nee, leider nicht. Na gut, okay. Ja, auf jeden Fall. Er meinte das sicherlich anders, und zwar in dem Zusammenhang mit dem im Internet bleiben. Ja, also es ging ihm ja bei der Diskussion um die Suchfunktion, um Auffinden von Daten, ja, im Netz. Und ja, da ist es eigentlich so, dass er absolut recht hat in dem Sinne. Weil wenn man zum Beispiel etwas nicht nach außen tragen will, ja, dann sollte man es auch nicht im Internet veröffentlichen, nicht ins Internet senden, ja. Und ich glaube, das ist das, was er gemeint hat. Das ging eigentlich, wenn man den ganzen Abschnitt weiterliest, ja, ging das eigentlich in dem Kontext so hervor. Das Ganze mit von wegen, ja, man soll dann eben nichts machen, was man nicht veröffentlichen kann. Das war so meiner Meinung nach nicht damit gemeint, sondern man sollte das, was man nicht veröffentlichen will, auch nicht ins Internet stellen. Das heißt, das nicht tun. Ja. Ist ja ganz klar, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn ich jetzt dusche, ja, dann mache ich davon keine Aufnahme und stelle das ins Internet. Ja. Ich könnte zwar hingehen können, vielleicht, ja, ich könnte die Aufnahme machen und ins Internet stellen und hier, sagen wir mal, ein privates, das irgendwie als privat markieren bei dem einen oder anderen Dienst, ja, dass zum Beispiel nur meine Kumpels oder meine Freunde, ja, meine Frau, meine Kinder oder sonst irgendwas Virtuelles, ja, sehen kann, ja, und sonst niemand, ja. Aber das Problem ist doch hier ganz genau, dass es ein Risiko ist, wenn man es tut. Auch wenn man jetzt sagt, okay, nur diese Leute haben Zugriff drauf. Aber es ist im Internet, es ist verfügbar im Netz, ja. Und möglicherweise kann es eben dann missbraucht werden. Und da ist es doch richtig zu sagen, wer nicht haben will, dass die Daten veröffentlicht werden, der darf die nicht ins Internet stellen. Das ist doch ganz klar, finde ich. Da gibt es einfach nichts drum herum zu reden. Ich glaube nicht, dass er damit gemeint hat, dass die Leute dann eben nicht mehr duschen gehen sollen, ja. Oder wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand ein Freiheitskampf führt, wie zum Beispiel eben die Leute im Iran, ja, momentan. Das war auch das ist ja wieder ein großes Thema für in diesen 10 Jahren, die Demokratie, die Freiheit durch und mit dem Internet, ja. Diese Leute setzen natürlich ihre Sachen, ihre ihre Aufnahmen, ihre Fotos und so weiter ins Netz, obwohl das illegal ist in dem Land, um natürlich den Kampf für die Freiheit nach außen zu tragen. Ja? Das ist okay, das ist richtig so. Aber im Prinzip ist es ja so, wenn man jetzt sagen würde, ja, nur der Datenschutz der Fehlende hat es eben ermöglicht, dass dann zum Beispiel die Regierung Zugriff hatte auf so ein Video und dann eben denjenigen ausfindig machen konnte und bestrafen konnte. Jetzt muss man natürlich sagen, okay, wenn man jetzt sagen würde, ja, dann darf er das eben nicht tun, das wäre total eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Also er darf das natürlich tun, er soll das tun, ja, ganz klar. Aber es ist ja klar, dass ein Risiko eingegangen wird, wenn man das veröffentlicht in einem Staat, in dem das nicht erlaubt ist. Ja? Und der Datenschutz, ist in Anführungszeichen der fehlende Datenschutz, hat hier dazu geführt, dass sogar, dass eben die Welt erfährt, was los ist im Iran. Ja, also wenn jemand das veröffentlicht hat und keiner kann es lesen, weil keiner Zugriff auf die Daten hatte, dann kann er sich das auch gar nicht sparen. Ja, da ist es also gewollt, dass es keinen Schutz des Artikels gibt. Wenn jemand aber jetzt das zum Beispiel reinstellen würde und ins Internet alles privat machen, ja, und dann trotzdem durch die Regierung bedroht werden würde, ja, dann frage ich mich, warum hat derjenige das überhaupt erst ins Internet reingestellt? Er will nicht haben, dass irgendjemand das findet oder vielleicht nur ein paar Leute intern. Ja. Das ist eben so eine Sache, so eine Grenzsache. Ja. Wenn man vor etwas Angst hat, dann sollte man es nicht tun. Jedenfalls ist das eben so gemeint, was, wenn man etwas Angst hat, ins Internet zu setzen, dann sollte man es eben nicht ins Internet setzen. Und ansonsten sollte man es tun. Ist doch ganz klar. So, nachdem jetzt alle Unklarheiten beseitigt sind, von dem Thema, da müsste man eben jetzt hier mal eine grundlegende Diskussion führen, was in den letzten 10 Jahren auch passiert ist in Sachen Datenschutz und auch in Sachen Freiheit in Deutschland beispielsweise. Da könnte man jetzt so einen Rundumschlag machen. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Beschränkungen, die die Regierung im Internet in Deutschland die letzten 10 Jahre, sag ich mal, erlassen hat, sind dramatisch. Wir sind im Begriff, langsam aber sicher die Freiheit, die demokratische Freiheit, die uns zusteht, zu verlieren, weil ein Medium, das die zukünftige Verbreitung darstellt, immer weiter unterdrückt, zensiert und verändert wird durch staatliche Organe. Sei es jetzt aus nachvollziehbaren Gründen oder aus total abstrakten Fällen, die Tatsache, dass eben immer weniger Freiheit im Netz vorhanden ist, die ist absolut nicht zu verleugnen. Ob das jetzt der Anfang vom Ende ist oder einfach nur ein unwichtiger Beitrag, das möchte ich noch dahingestellt sein lassen. Man weiß ja, alles, was manchmal am Anfang als unwichtig erscheint, entpuppt sich dann später als sehr, sehr wichtig. Wenn eben unsere Kommunikation, unsere Newsquellen, unsere Information, und danach sieht es eben aus, in Zukunft alles nur noch aus dem Internet kommt, ja, und dieses ist nicht mehr absolut frei, ja, dann haben wir auch keine Pressefreiheit mehr beispielsweise. Ja, dann haben wir keine Meinungsfreiheit mehr. Wenn ich nicht mehr schreiben kann, was ich denke, ohne Angst haben zu müssen, und das ist nämlich der Punkt, vor irgendwelchen Nachteilen, ja, oder irgendwelchen Auswirkungen, die eben dann vom Staat aus ausgehen, dann ist die Freiheit gefährdet. Ja. Ich bin zum Beispiel ein Gegner von einem Impressum, im Blog. Ja, beispielsweise die Blogger, die müssen in Deutschland ja, Namen, Anschrift veröffentlichen. Zunächst mal hört sich das gut an, denn wenn jetzt zum Beispiel etwas Falsches behauptet wird oder wenn eben eine Straftat vorliegt, dass man eben diesen Blogger belangen kann. Das hört sich ja super gut an erstmal, ja. Ich meine, will ja auch niemand haben, dass jemand zum Mord und Totschlag aufruft, ja, oder man denke an, Rechtsradikale oder linksradikale Gruppierungen, die eben hier wirklich massiv zum Beispiel Todesdrohungen aussprechen und so weiter. Ja gut, das will ja, da will ja niemand was dagegen haben. Aber, und jetzt kommt's, das muss ja frei verfügbar sein, das muss ja öffentlich ersichtlich sein, das muss sogar noch so positioniert sein, dass man es auf einem ganz prominenten Platz machen muss im Blog, damit es ja jeder sieht. Ja, hallo, ja, jeder muss das sehen, also auch jeder, der einen böse will, auch als jeder, der einem zum Beispiel damit schaden will, ja. Gerade Politblogger sind doch damit sehr konfrontiert, dass dann eben sie bloggen etwas, ja, und das gefällt der einen Partei nicht oder der einen Gruppierung nicht, ja. Und dann stehen die auf einmal vor der Tür und treten einen die Scheibe ein oder so, ja. Oder, also das geht doch nicht. Und da muss man einfach die Möglichkeit haben, finde ich, dass man sagen kann, man muss auch die Meinung anonym äußern können, genauso wie zum Beispiel bei einer Demonstration auch ich als einzelner Teilnehmer anonym bin. Zwar ist die Leitung, ja, die ist nicht anonym, ja, und die hat auch eine gewisse Verantwortung natürlich, aber der einzelne Teilnehmer ist anonym, es sei denn, es gibt eben Schwierigkeiten und dann werden eben Personalien festgestellt. Aber erst dann werden die Personalien festgestellt und nicht schon vorher. Und ich muss kein Schild bei einer Demo im Hals tragen mit meiner Anschrift und mit meinem Namen. Ja? Und das ist eben ein Unterschied. Ja? Wie will man das also einordnen? Ich finde, das ist ein Ding der Unmöglichkeiten, Impressum. Ja? Wer das macht, der hat wirklich ganz einfach potenziell eine Gefahr, ja, mitzutragen und ja, ich meine, Idioten gibt's viele, ja, sei es jetzt Stalker oder sonst irgendwas. Und dann ist es dann schon ziemlich arg, wenn eben die Adresse muss veröffentlicht werden. Übrigens, in vielen anderen Ländern muss man eben kein Impressum veröffentlichen, da ist das komplett freiwillig, ja. Auch die Frage nach der Seriosität, wie da immer gestellt wird, so, ja, wenn was kein Impressum hat, das lese ich erst gar nicht. Ich muss sagen, typisch deutsch, ja, alles, was nicht nach deutscher Ordnung, ja, hier eingeordnet ist, ja, das ist dann uninteressant, das ist nicht seriös. Ja, ich meine, so geht das nicht, ja. Also ich meine, ganz klar, anonyme Meinungen sind erstmal genauso wichtig wie nicht anonyme Meinungen. Im Gegenteil sogar. Denn wenn einer anonym etwas tut, dann kann er das deutlicher machen, ohne Angst und ohne Selbstzensur. Während die Meinung, die dann eben mit Namen, Anschrift als mögliche veröffentlicht wird, unter Umständen eben dann doch ein bisschen geschönt ist. So dass man eben nicht mehr sagen kann, dass das seine freie Meinung ist, sondern dass es nur noch eine Meinung, die er äußert in einem Stil, die ihn vor abmahnsüchtigen Anwälten zum Beispiel schützt. Ja. Das ist eine Geschichte. Auch das eben ein großes Thema in diesem Jahrzehnt. Ja. Puh. So, ich habe gar nicht gewusst, dass ich so viel am Stück reden kann. Was gab's noch soweit? Ich meine, es gab ja ziemlich viele. Wir könnten jetzt die einzelnen Weltraumprojekte beispielsweise noch ansprechen. Auch die fantastische Sachen natürlich. Und nicht zuletzt diese beiden Raumsonden, die von der vom Max-Planck-Institut entworfen und gebaut wurden. Auch die sind ja sehr, sehr bekannt geworden in dem letzten Jahr. Und wenn ihr euch jetzt denkt, ja, da weiß er dynamisch, ja, deswegen trugst du das jetzt so rum. Die Namen sind schon ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, denkwürdig, ja. Herschel und Planck. Ja, das ist, ich meine, fantastische Namen und wirklich sehr, sehr, ja, und wirklich sehr, sehr richtungsweisend, ja. Ist schon eine fantastische Geschichte, was da gemacht wurde. Der kälteste Punkt des Universums ist jetzt in einer Raumsonde. Das ist schon eine Sache. Das zeigt doch mal, wie weit unsere Technologie bereits ist, ja, dass wir den kältesten Punkt des Universums erzeugen können überhaupt. Ja. Das ist doch irgendwo ist es eine fantastische Sache und das ist doch Genugtuung. Ja, wir sind die Champs. Ja, wir sind die Champs. Nee, aber ich glaube, die Champs sind immer noch die Natur. Denn da wurde auch etliches Neues herausgefunden. Da allen voran gibt es ja diese Gamma-Blitze, die letzten Jahrzehnt auch öfters mal genannt wurden. Und diese Gamma-Blitze, die werden, sagen wir mal, verantwortlich gemacht für das ja seltene Auftreten von intelligentem Leben. Gut, da ist wieder eine Geschichte drin, ja, seltsam, das seltene Auftreten intelligenten Lebens, das können wir ja gar nicht beurteilen. Was allerdings in dem letzten Jahrzehnt an Planeten entdeckt wurden, das ist schon fantastisch, ja. Wie viele verschiedene Planeten jetzt praktisch bewiesen wurden, dass die existiert, wo man vorher gedacht hat, dass nur die allerwenigsten Sonnen im Universum überhaupt Planeten haben, stellte man jetzt fest, dass nahezu jede Sonne einen Planet hat, ja, und das erhöht natürlich die Chance auf irgendwelches Leben außerhalb der Erde schon dramatisch. Aber die Gamma-Blitze sollten sie wieder dezimieren. Also wieder was für Verschwörungstheoretiker. Auch das in diesem Jahrzehnt. Ich weiß nicht, wie oft sollte die Erde jetzt in diesem Jahrzehnt schon untergehen. Ich glaube, ich muss mal hier schauen. Weltuntergänge, ja, muss man sagen, schon eine Mehrzahl. Weltuntergangstermine, gucken wir mal. Was für dieses Jahrzehnt hier alles vorhergesagt war. 2012 kommen wir. 2005 hätte Salah laut dem Evangelist George Curl die Welt untergehen. Ja, genau 1999 hat Gott über den Antichristen richten sollen. Ja, naja. Beginn des großen Drangsals sollte 2002 sein. 2005 Wiederkehr Christi und das Millennium Israels. Okay, gut. Also. Dann 2003 hätte auch sollte schon mal was passieren. Verkündet von Häuptling Black Eagle. Ja. In der ländlichen Gemeinde Eatonton, nur 60 Meilen südwestlich von Atlanta, haben sich 80 Afroamerikaner unter der Führung des Häuptlings Black Eagle Malachi York einen religiösen Zufluchtsort geschaffen und bla, dort wollen sie dann eben ausharren, bis eben 2003 dann ein Raumschiff landet, um 144.000 ausgesuchte Menschen mitzunehmen und die anderen eben elend verrecken zu lassen. So. 2002 sollte schon von verkündet von Reverend J.S. Malan die Welt untergehen. Der kommt aus Kapstadt. Okay, gut, und mehr Informationen steht da leider nicht dran. Ja, 31. Mai 2000, diverse Astronomen, ja, das müsste ich ja mal bezweifeln, ja, dass da die Welt untergehen sollte, dass die gesagt haben, die Welt untergehen, diverse Astronomen, also ich glaube eher dann diverse Astrologen, aber bestimmt keine diversen Astronomen, zumindest sind es jetzt keine Astronomen mehr, denke ich mal. Dann 5. Mai sollte es auch schon mal untergehen. Da wurde dann, da steht dann hier von diversen Astrologen richtig, okay. Und 17.03.2000, ja klar, am Jahrtausendwende ist immer kritisch, ja. Da geht die Erde mehr als einmal unter, ne? Ja, ja. Ach Gott, Missionswerk. Mitternachtruf hat es für 2011, die Januar 2000, die Weekly World News US Zeitschrift. Oh ja, das ist ja witzig. Und am 17.03.2000 sollte es dann von Joseph Kipwitery untergehen. Ja, fürs nächste Jahrzehnt gibt es sicherlich dann noch mehr. Allen voran natürlich, oh, das magische Datum 2012. Ja. Ich meine, das ist ein fantastisches Datum. Da klingelt es wieder in der Kasse. Ja, da tun wieder Esoteriker ihre Kriegskassen auffüllen, ja, für die Zeit dann danach, nach 2012, ja, um dann wieder eine lange Durchstrecke durchzustehen. Aber man wird sich da sicherlich schon noch was ausdenken. Ich denke, wenn das 2012 nicht klappen sollte mit dem Weltuntergang, ja, dann sind da die Pläne schon in der Schublade dafür, führt eben 2013 oder 14, weiß ich nicht genau. Weil ja dann die Berechnung des Maya-Kalenders falsch war, ja, und das dann vielleicht erst ein Jahr später eintritt, ja, und so weiter und so weiter. Also man findet da immer noch, man findet immer noch weiter was, ja. Also ich meine, was hier gar nicht dabei steht, das war das eigentlich, ich glaube 2008, wenn ich es richtig weiß. Ne, 2007 müsste es gewesen sein. Als Wachmann-Schwassmann der Komet sich der Erde in Anführungszeichen nach Gottchen näherte, ja? Und da sollte ja schon laut Eric Julien die Erde untergehen. Ich habe mich damals auch richtig drüber lustig gemacht und ja, wie soll ich sagen, ich glaube, ich habe recht gehabt, weil wir sind alle noch da. Und ja, so soll es also so soll es also weitergehen jetzt, 2012. Ja, einmal soll Sakina Blue Star soll es da geben. Dann ja, vom Bibelcode her soll die Welt untergehen. Dann natürlich die große Maya-Kalender-Vorhersage, bla bla, was ja gar keine Vorhersage eigentlich ist. Und so weiter und so weiter. Tja, aber da müsste hier zum Beispiel der Bede der Ehrwürdige, ein christlicher Theologe und diverse Sekten, die haben dann aber wohl dann nicht recht, weil die sagen den Weltuntergang erst für 2076 voraus. Hui, hui, hui, Mensch, na gut. Aber, naja, okay, die haben, das war ein typischer Fehler halt, ja, weil jetzt können die da nicht mehr genug Geld mitmachen. Ja. Und der Theologe, der kann das eh nicht mehr machen, der ist schon, glaube ich, ein paar Jahre schon tot, oder? Naja, egal, auf jeden Fall, man wird immer wieder was finden, um wieder neu Geld zu machen mit der Angst der Menschheit, ja, Kohle zu scheffeln oder mit der Unbedarftheit, Unwissenheit und mit den Wünschen der Menschen, wie es die Esoteriker, die Kirche und viele Sekten eben machen, damit das auszunutzen und eben für seine eigenen Dinge zu missbrauchen. Manchmal passiert das vorsätzlich, um eben möglichst viel Kohle abzuschöpfen, und manchmal passiert das eben auch nicht vorsätzlich oder eben aus edlen Motiven, aber trotzdem genauso schädlich, ja? Zum Beispiel, um eben jemand anderem seinen eigenen Glauben aufzuzwingen. Auch das ist monumental in dem letzten Jahrzehnt geworden, ja, wie zum Beispiel so die Evangelikale, ja, versucht haben, eben die ihr Glauben notfalls auch in die Köpfe der Menschen hinein zu schießen. Ja. Nun ja, auf jeden Fall, das wird uns auch wahrscheinlich nächstes Jahrzehnt nicht erspart bleiben, die vielen Weltuntergänge. War aber schon faszinierend, wie viele es gerade in diesem Jahrzehnt eben gegeben hat, nach eben in dem neuen Millennium dann, ja. Mein Y2K haben wir auch überstanden. Auch das war vielleicht auch ein Weltuntergangsvorhersage, aber von Computer-Nerds. Ja. Das sollte man vielleicht auch nicht unbedingt vergessen. Ja. Ich meine, da gab es ja auch so richtige Horrorszenarien, zum Beispiel, die alle Computer in den Atomkraftwerken werden ausfallen, dann gibt es Kernschmelzen auf der ganzen Welt, weltweit. Oh, zum Glück ist das ausgeblieben. Es war aber immerhin noch das realistischste Szenario von all dem. Ja. Aber ich denke, die Computer sind da doch alle rechtzeitig umgestellt worden oder sie haben einfach ihren Dienst zwar weitergemacht, aber mit einer falschen Datumsangabe. Was soll's? Ja. ja, diverse Krippen hatten wir ja auch, ne? Aber das gehört nicht in die Sparte Tech News. Zum Glück. Und ja. Was gab's noch? Man muss mal überdenken, 10 Jahre, was ist alles in diesen 10 Jahren passiert? Und da bleibt einem echt die Spucke weg, ja. Immer mal gerade die Geschwindigkeit bei den Internetzugängen. Ja. Also Anfang 2000, wie war das nochmal? Anfang 2000 war das in etwa noch diese, war das noch 1 Megabit? 87 Kilobit Upstream, 512 Kilobit Downstream, glaube ich, oder 256 Kilobit Downstream, genau, das war, glaube ich, damals noch der Standard DSL, soweit ich mich da richtig erinnern kann. Ja, ja, und ja, dann ging es eben auf einmal wahnsinnig nach oben. Ich meine, es ist schwierig hier die Zeit richtig einzuschätzen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das kommt einem so lange bereits vor und ich weiß jetzt gar nicht, wie war denn das nochmal? Modems, Modem, ja, das kam ungefähr 95, war dann so, ich glaube 96 war, glaube ich, so der DSL-Boom in etwa, ja. Oder war das schon vorher? Ha, das ist so schwer. Ich glaube, ich hatte 94 DSL, wenn ich es richtig weiß. Und es ist wirklich sehr, sehr schwer, jetzt hier das alles nochmal komplett zum richtigen Datum zuzuweisen. Auf jeden Fall war Anfang des Jahrzehnts die DSL-Geschwindigkeit noch lächerhaft. Jetzt gibt es 100 Megabit-Zugänge für normale Menschen, ja, für normale Menschen. Hier kann man hingehen, kann sich eine 100 Megabit-Leitung bestellen und zack, dann kriegt man die. Ist das der Wahnsinn? Das ist doch Hammer. Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist gar nicht so gedacht, es hätte niemand gedacht, was da alles gibt. Digitalkameras. Da gab es Digitalkameras am Anfang, ja, ewig teuer, ja, mit lächerlichen Auflösungen, ja. VGA-Auflösung 640x84, damals der absolute Hammer. Ja, Digitalkameras 640x84. Unglaublich. Und man könnte es gar nicht denken, dass es überhaupt jemals jemand benutzt hatte. Aber es ist tatsächlich so. Damals waren immer mehr Leute aufgetaucht, die das eben nutzen wollten. Und auch ich hatte meine kleine Kamera mit dieser VGA-Auflösung damals super gut, weil die meisten hatten noch 320x240. Und dann kamen die Profikameras raus, ja. Mit 1 Megapixel, mit 2 Megapixeln dann, ja, aber Profikameras, die waren dermaßen teuer, dass einem die Ohren geschlagert hat. Ja, und heute kriegt man für 399 eine Spiegelreflexkamera mit über 10 Megapixel. Ist das denn der Wahnsinn? Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber auch die Speichermedien haben ja da einiges mitgemacht, ja. Also, es gab sogar Kameras, die hatten damals eine Floppy drin, ja, eine kleine Disk, und darauf sollte man seine Bilder dann aufzeichnen. Die hat sich zum Glück nicht so lange gehalten. Ich glaube, Kodak war das, wenn ich richtig weiß. War das Kodak? Ich glaube schon, ja. Da sind so kleine Disk und da konnte man die drauf aufzeichnen, und das hat ja ewig gedauert auch, diese Aufzeichnung. Und die gab's ja auch bei uns, sogar in Deutschland gab's die zu kaufen, hat sich aber natürlich nie so richtig durchgesetzt, was alles viel zu kompliziert war. Als dann die Speicherkarten kamen und zu erschwinglichen Preisen wohlgemerkt, dann gab's auch so ein kleiner Durchbruch. Ja, ja. Und so ging's eben ganze Zeit über weiter, und auch heute, wenn man das sich mal überlegt, ja, ich hatte noch eine Kamera hier, da war hier, ach, da ist sie ja, genau, hier. Da ist sie. Ich weiß nicht, das wird man im Stream wahrscheinlich gar nicht so erkennen können. Ja. Hier mit so einer Smart Media Card, ja, diese Smart Media Card, die hat hier 128 MB. Megabyte, nicht Gigabyte, Megabyte. Ja? Und die war damals super teuer. Ja, super teuer. 16 Megabyte war damals so in etwa das normale 8 bis 16 Megabyte, was man so in diesen Kameras drin hatte. Ja. Und ich habe dann irgendwann mit durchgetreten und habe gesagt, so, jetzt leiste ich mir eine 128 Megabyte Karte. Das ist aber absolute Wahnsinn gewesen damals. Und ja, sieh das, es hat auch tatsächlich funktioniert. Hier, diese Kamera setze ich für ganz wenige Zwecke allerdings immer noch ein. So Olympus C220, ja, mit 2 Megapixeln. Was soll's? Ehrlich gesagt, jedes Handy hat mittlerweile schon diese Kamera überholt. Auch von der Bildqualität, ja, okay, mal von dem optischen Zoom abgesehen. Aber die Bildqualität an sich ist das schon bei jedem Handy besser. Also zum Beispiel auch bei meinem Android-Handy, beim G1, ist die Bildqualität da schon deutlich besser. Nicht nur mehr Pixel, sondern wirklich besser. Ja, und so ging es dann eben im Prinzip durch über die gesamte Computerbranche hinweg durch mit diesen wahnsinnigen Verbesserungen. Und auch die Medien für die Aufzeichnung von zu Hause. Mein VHS, mit VHS war Anfang des Jahres eigentlich noch das hauptsächliche Teil. Ich hatte dann schon relativ früh auf Videodiscs umgestellt, also auf VCD, Video-CD Format, und dann eben auf CD die Fernsehsendung aufgenommen. Die Qualität war natürlich dann nicht ganz so toll, eher wie bei einem normalen, günstigen, damals vorhandenen VHS-Rekorder. Dann kamen die DVD-Rekorder, die Standalone-DVD-Rekorder fürs Fernsehen. Auch das war dann eine große Verbesserung für mich. Das hatte ich dann gleich sofort genommen. Ich hatte einen Panasonic DMR E30, genau war das. Den hatte ich dann gekauft und damit war ich auch eine ganze Zeit lang sehr zufrieden. Aber jetzt bin ich auch schon wieder umgestiegen und nehme nur noch über Computer auf Festplatte auf, und das funktioniert wunderbar. Ein MP4-Format, also H.264-Codec, und dann hat sich die Geschichte, das ist ausreichend, das ist mehr als ausreichend, und somit archiviere ich alles, brauche viel weniger Platz als auf einer DVD, und die Qualität ist wahlweise sogar besser. Ja, so sieht das aus mit der Aufzeichnung hin. Weil wir dann jetzt gerade von diesen Medien sprechen, gab ja auch ein großer Kampf, HD-DVD gegen Blu-ray. Die Blu-ray hat im Endeffekt gewonnen. Allerdings, ob ihr dieser Gewinn dann tatsächlich noch jetzt auf Dauer gesehen das Leben rettet, wird die Frage sein. Ich erinnere gern immer wieder an die Minidisc und MP3. Ja. Als nämlich die Minidisc rauskam, die ganz klar eigentlich besser war als ein normales Tape. Ja. Das ganz klar besser, muss man ganz klar sagen, ist jetzt eben zwischen Blu-ray und DVD nicht mehr der Fall. Zwischen DVD und VHS-Kassetten ja, aber zwischen Blu-ray und DVD nein. Warum? Das Einzige, was wirklich besser wurde oder wird, ist die Qualität. Ja, also die Schärfe praktisch bei einem Bild, die Auflösung, die Pixel. Und die sind für normalen Fernsehkonsumenten nicht so wichtig, wie immer die Leute das so darstellen wollen, die Technik-Freaks, ja. Das mag zwar sein, dass die das cool finden, ja. Oh, geil, guck mal, oh, voll geil die Auflösung und so, ja. Und die normalen Leute, die schauen noch nicht mal da drauf, sondern regen sich immer noch über den Mist auf, der eigentlich da gerade läuft, ja. Und nicht über die Qualität, wie dieser Mist aussieht, ja. Und ich denke, dass eben eine Parallele zu sehen ist. Die Minidisc kam raus, hatte Vorteile sogar gegenüber dem Tape, ja, aber es kam eben auch MP3-Format auf. Und alles lief auf das MP3. Ja. Jetzt ist es so, Blu-ray kommt gegenüber der DVD mit nur dem Vorteil, dass es eine bessere Auflösung hat, aber gleichzeitig kommt ein Format eben, das H.264, eben nicht nur auf Blu-ray, sondern eben auch auf anderen Medien, auf der Festplatte. Und warum sollte ich denn das H.264 auf Blu-ray nehmen, wenn ich das H.264 auf Festplatte haben kann, ja? Ohne Gängelung, ohne DRM-Müll, ohne hin und her. Und der einzige Unterschied ist ja, dass eben diese Kauffilme, dass die Kauffilme es gibt auf Blu-ray, ja, und die werden nicht auf Festplatte ausgeliefert oder über einen Rechner. Halt, nein, doch, vielleicht bei uns noch nicht. Obwohl das auch im Kommen ist. Sony hat jetzt angefangen, wobei muss man sagen, das war eine sehr traurige Vorstellung mit dem PlayStation 3 Store, ja. Das war eine sehr traurige Vorstellung gewesen. Aber in den USA zum Beispiel, bei Netflix gibt's das schon. Ja. Ach ja, bei uns Maxdome darf man auch nicht vergessen. Maxdome und natürlich auch die Telekom. Ja, an sich mit ihrem T-Home-Paket, wo eben der entsprechende Receiver drin ist, um HD-Inhalte zu empfangen. Nicht nur jetzt aktuelles Fernsehprogramm, sondern eben auch Video on Demand, wie man das eben gewohnt ist, ja, von DVDs sozusagen, DVD-Qualität, aber eben auch schon HD-Filme. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe da überhaupt gar kein großartiger Lebensspielraum mehr für die Blu-ray, außer vielleicht ein paar, die eben jetzt sagen, na, cool, im Computer, im Wohnzimmer, da möchte ich nichts zu tun haben, ich will mir die Filme mit einem kleinen Player angucken, ja, der, ja, zu nichts kompatibel ist und bei dem ich Angst haben muss, dass wenn ich die Blu-ray kaufe, dass die da drauf nicht läuft. Wartet mal, Leute, wenn erst in ein paar Jahren der komplette Kopierschutz der Blu-ray aktiviert ist, dann könnt ihr einiges an euren Geräten wieder fortschmeißen und neue kaufen, weil die dann nämlich nicht miteinander kompatibel sind. Ja? Mark my words, würde jetzt so mancher sagen, ja. Und also ich glaube, da steht der Blu-ray ein sehr fades Leben bevor, ja, weil eben hier aufgesplittet wird in die Leute, die jetzt wirklich diese Blu-ray benutzen und eben Leute, die lieber schon einen Schritt weitergehen und gleich die Blu-ray auslassen und eben auf Streaming, Online HD-Streaming gehen. Und wer mal sagt, dass Blu-ray generell besser ist als von der Qualität als HD-Streaming bzw. HD-Download, nein, tut mir leid, Leute, informiert euch besser, ja, schaut euch mal die Datenmengen an, die auf den meisten Blu-rays drauf ist, da schüttelt euch den Kopf, und das, obwohl noch die Blu-ray ja immer noch als Referenz gelten soll, also hier die Firmen besonders vorsichtig sind, aber ich kann euch sagen, noch nicht mal 40% der DVDs haben maximale DVD-Qualität, und denkt ihr wirklich, dass diese Firmen dann die Blu-ray-Qualität ausnutzen werden? Im Gegenteil, da wird manchmal werden Blu-rays rauskommen, ja, die von der Qualität her schlechter sind als die DVD oder zumindest mal nicht besser sind als die DVD, weil die Firmen einfach keine Lust haben, ja, oder nicht können die Qualität verbessern und dann eben die DVD, die Blu-ray rausbringen in einer anderen Bitrate, ja. Es gibt hier keinen Zwang für die Filmfirmen. Ne? Also es wird nicht gezwungen, die Filmfirmen, dass sie jetzt hier so und so viel Bitrate draufpacken, ja, oder die und die Qualität erfüllen müssen oder die und die Auflösung, ja, genauso wenig wie es bei der DVD das gab. Es gibt DVDs, die haben 320 mal 280 Spielpunkte, ja, und diese Filme werden gekauft und geschaut und fertig. Ja? Es ist unglaublich. Und die normale PAL-Auflösung, ja, gut, selbst wenn die dann bei den meisten DVDs erreicht wird, wie sieht's mit der Bitrate aus? Genau, hat man sich da schon mal überlegt, warum, also zum Beispiel, wenn man sich eine Serie kauft, ja, sind 6 Folgen, die eine Serie ist auf 2 DVDs dann, jeweils 3 Folgen, ja, okay, die andere DVD ist eine DVD mit 6 Folgen drauf. Ja, da könnt ihr euch ja in einer Hand abzählen, was dann mit der einen DVD, wo eben die 6 Folgen drauf sind, ja, dass die Datenrate da reduziert sein muss, damit eben alles draufpasst. Oder umgekehrt, wenn die wirklich ohne Probleme da draufpasst und dass die Datenrate zu arg gedrosselt wird, ja, dann ist eben da die Hälfte von der DVD, von der anderen eben leer. Und genau so, Leute, ist es mit der Blu-ray. Ja, zwar passen da theoretisch 50 GB Daten drauf, ja, aber ob die Filmfirmen dann wirklich die 50 GB total ausnutzen, das ist eben die große Frage. Und das tun sie offenbar eben nicht. Ich habe schon Filme gehabt, da habe ich eine Qualität gesehen am Bildschirm, da habe ich die Krise bekommen. Farbkriseln, ja. Wohlgemerkt Blu-ray, ja. Farbkriseln, die Detailschärfe war nur unwesentlich besser, hat eher ausgesehen wie ein hochgerechnetes Bild, obwohl es ein aktueller Film war, ja, also ein neu gedrehter Film und nicht etwa eine Restauration. Und da kommt es ja auch nochmal drauf an. Leute, eine Blu-ray vom Film, der vor 4 Jahren rauskam, vergesst es, ja. Ja, was erwartet ihr denn? Das sind hochgerechnete Streifen. Das ist HD in Anführungszeichen. Ja. Da kann ich mir auch eine DVD nehmen, einen HDMI-fähigen DVD-Player, der das hochskaliert und dann eben als HDMI ausgibt. Ich kann euch sagen, ich habe da schon bei manchen Filmen bessere hochskalierte DVDs gesehen als richtige Blu-rays vom gleichen Film. So. Also das ist meine Meinung zu der Blu-ray. Die wird nächste Generation, nächste 10 Jahre hoffentlich nicht überstehen, weil sie nämlich obsolet ist. Jetzt schon, heute, obsolet. Huiuiui. So, was haben wir denn jetzt hier in der Zeit? Jetzt haben wir fast eine Stunde, habe ich jetzt auf euch eingeredet. Und da jetzt immer noch keine Leute im Chat hier auftauchen, klar, weiß ja noch kaum jemand, dass die ja jetzt einen Livestream gibt. Ja, lasse ich jetzt auch mal damit beenden und beende mal die Aufnahme, denn ich kann kaum noch reden und ja, so jetzt ohne Gesprächspartner über eine Stunde, das glaube ich, das machen wir jetzt auch nicht. Ne? Muss ja nicht unbedingt sein, ja. Naja, okay, auf jeden Fall. Das war jetzt die News-Wochensicht, die allererste in 2010. Und bitte schaltet nächste Woche wieder ein, auch auf den Livestream bei newstream.tv/Rio-Central. Und die ganzen Infos und Themen zu dieser Sendung findet ihr auf Posterous Rio. Oh, nein, nicht Rio. WiredEarth.posterous.com. Dort findet ihr die ganzen Infos und Links und auch das Ogg-File. Und damit sage ich Tschüss, habt eine schöne Woche. Bis nächstes Mal. Ciao.